Noch immer fokussiert, ich werd morgens schon um 4. Du bist so nach Schokotiert und hochdotiert, honoriert. Ihr könnt weder Flow kopieren, noch habt ihr meinen Fokus. Bitch, das ist kein 9-to-5, Jobben bis Büroschluss, sondern 24-7. Seit Jahren keinen Urlaubstag, pure Entschlossenheit in den Adern meiner Blutlaufbahn. Von der Booth zum Tourauftakt, ich bin nie in Geld geschwommen, hab niemals irgendwas von der Welt bekommen, ich hab's mir selbst genommen. Yeah, und ich kam weit bis heute, stand auf unzähligen Bühnen und am Grab eines Freundes. Zeit ist vergänglich und das kostbarste Gut. Doch der Teufel will zerstören, was Gott alles schuf. Lang bevor die Hallen voll waren und das Rappen sich lohnte, war ich im Underground on fire, so wie Höllendämonen. Doch langsam nahm der Plan Gestalt an wie der Erzengel Gabriel. Kriegerherz unter dem Netz, Mantel, Kragenfell. Setz mich aus, irgendwo auf dem Globus. Ich bin der, der aus dem Nichts sein Imperium hochpusht. Fokus, Fokus. Stehe morgens auf, direkt Übernahmemodus. Setz mich aus, irgendwo auf dem Globus. Ich bin der, der aus dem Nichts sein Imperium hochpusht. Fokus, Fokus. Stehe morgens auf, direkt Übernahmemodus. Alles erreicht, doch ich scheiß drauf, dass ich rap-technisch der König bin. Rap-Erfolge sind für mich nur Treppenstufen zu was Größerem. Denn um was zu verändern, braucht man Reichweite und Geld. Wenn jeder sagt, wir können nichts tun, dann scheitert diese Welt. Eiskalte Menschen, hart wie steinerne Wände, herrschen über diesen Erdball mit eisernen Händen. Sie kennen keinerlei Grenzen und vernichten all die, die jemals bereit waren zu kämpfen. Es wird Zeit, sie zu bremsen. Ah, und komme nicht mit Verschwörungstheorien. Auf dieser Welt sieht man so viel Zerstörung wie noch nie. Hör auf mich und sieh, wie sie Urwälder verbrennen, Naturvölker verdrängen und in Flutwellen ertränken. Und weil kaum einer Geld oder Finanzen versteht, versklaven sie die Welt durch das moderne Bankensystem. CFA und Bilderberger schmieden radikale Pläne für die maximale Höhe ihrer Kapitalerträge. Krieg nach Hegelscher Dialektik um paar Zentimeter Erde, als ob nicht genug Platz für jede Menschenseele wäre. Der New World Order, doch ich kämpfe diese sterbende, kranke Welt. Kriegerherz unter dem Nerzmantel, Kragenfell. Setz mich aus, irgendwo auf dem Globus. Ich bin der, der aus dem Nichts sein Imperium hochpusht. Fokus, Fokus. Stehe morgens auf, direkt Übernahmemodus. Setz mich aus, irgendwo auf dem Globus. Ich bin der, der aus dem Nichts sein Imperium hochpusht. Fokus, Fokus. Stehe morgens auf, direkt Übernahmemodus.